Deutschlandfunk, Medias Res. Google ist eine Datenkrake. Google wird zu mächtig. Google weiß alles über uns. Das sehen wir doch eigentlich alle so. Trotzdem kooperiert das eine oder andere Unternehmen gerne mit der gigantischen Suchmaschine. Darunter auch Verlage. Diese gründeten sogar eine eigene Initiative, die Digital News Initiative, kurz DNI, die im Herbst 2015 startete. Über diesen Weg verteilte Google schon hübsche Summen an die beteiligten Häuser. 150 Millionen Euro sollen in die Entwicklung innovativer Journalismusprojekte fließen. Eine lukrative Kooperation also, allerdings mit einem Partner, der durchaus eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt. Gefährdet das Geschäft mit Google und auch mit Facebook die Unabhängigkeit von Verlagen und Medienunternehmen? Axel Schröder hat viele Blattmacher im Rahmen des Mai-Treffens des International Press Institute in Hamburg getroffen und sie zum Thema befragt. An der Zusammenarbeit mit Google und Facebook führt für die deutschen Zeitungsverlage kein Weg mehr vorbei. Und natürlich profitieren die Verlage von der Vermarktung ihrer Produkte, ihrer Texte über die Suchmaschine oder das soziale Netzwerk, erklärt Götz Hamann von der Zeit. Die Aufmerksamkeit und die Nutzer, die wir über Facebook und Google bekommen, beginnen viele Verlage inzwischen recht erfolgreich in Abonnenten zu verwandeln. Und an der Stelle ist es ein Weg, um für uns in die Zukunft jüngere Abonnenten zu gewinnen. Allerdings berge die Zusammenarbeit mit den übergroßen Partnern auch Gefahren. Zum Beispiel dann, so Götz Hamann. Wenn Facebook vor 2 Monaten seinen Algorithmus verändert, dadurch ein erheblicher Teil der Aufmerksamkeit auf Nachrichten von großen Nachrichtenorganisationen und Medien auf einmal verschwindet, weil die nicht mehr so auf dem Newsfeed auftauchen und man weiß nicht warum. Insofern ist das schwierig, wenn man sich dann auch mit Investment und Energie und Kraft auf diese Plattform einlässt und wie von einem Hagelsturm getroffen wird und auf einmal einen Teil seiner Ernte nicht mehr einfahren kann. Bei der Podiumsdiskussion des International Press Institutes in Hamburg mahnte auch sein Kollege Espen Egil Hansen von der norwegischen Aftenposten vor einer allzu großen Abhängigkeit von den beiden Tech-Konzernen. Wir sind nicht miteinander verheiratet und es ist schon kompliziert. Daran müssen wir arbeiten. Denn wenn man mit einem Elefanten ins Bett steigt und er bewegt sich, dann hat man ein Problem. Ich würde also schon auf ein bisschen Distanz achten. Unterm Strich, so die Einschätzung von Espen Egil Hansen, würden Google und Facebook durch die Zusammenarbeit mehr Geld verdienen als die Verlage und Sender. Auch Googles digitale Nachrichteninitiative, die DNI, wird von der Branche mit zwiespältigen Gefühlen aufgenommen. 150 Millionen Euro hat der Suchmaschinen- und Werbekonzern zur Verfügung gestellt, um mit kleinen und großen Medienhäusern Projekte anzuschieben, die journalistische Inhalte im Netz besser auffindbar und konsumierbar machen sollen. Das Technikmagazin Golem entwickelt mit den Geldern eine Software, die je nach Nutzer verschiedene Textlängen ausspucken soll. Wer wenig Zeit zum Lesen hat, bekommt eine kurze Zusammenfassung des Artikels. Wer mehr wissen will, dem wird, möglichst automatisiert, eine ausführliche Analyse angeboten. Gerrit Rabenstein von Google fasst das Ziel der DNI so zusammen. Wir wollen die freie Meinungsäußerung und weltweit die Demokratie stärken. Indem wir Menschen mit diesem Fonds von 150 Millionen Euro unterstützen, ihre eigenen Ideen zu entwickeln, wie Journalismus und neue Technologien und wirklich neue Ideen zusammenkommen können. Die Gefahr, dass durch die Gelder von Google und Facebook am Ende ungewollte und allzu große Abhängigkeiten entstehen könnten, sieht Götz Hamann von der Zeit nicht. Zumindest nicht für die relativ finanzstarke Hamburger Wochenzeitung. Wenn ich mir angucke, wo wir auch das größte Investment selber haben, dann hat das mit Google und Facebook nichts zu tun. Das ist nicht das Zentrum unserer Veränderung und unserer publizistischen Innovationsstrategie. Offen bleibt, wie abhängig kleinere Verlage und Zeitungen in Zukunft von Google und Facebooks Geldern und Geschäftsmodellen sein werden. Die beiden Konzerne geben ihre Millionen wohl kaum aus rein idealistischen Gründen. Die Entwicklung passgenauer Online-Techniken für die Verbreitung von Inhalten kann in jedem Fall zu einer höheren Verweildauer auf Facebook, zur vermehrten Google-Nutzung führen Und die beschert beiden Konzernen neue Einnahmen, die am Ende höher sein könnten als die Kosten für die so großzügig gefüllten Fonds. Mit freundlicher Unterstützung von Google. Axel Schröder berichtete.